geht aber. Und kommen auf der Rote Brücke an. Blaue Brücke, muss man jetzt sagen. Weil da war noch ein bisschen zu feucht. Bei mir, da kam gestern ja auch nicht dran. Halt, nicht weggehen. Das ist keine Rolltreppe. Ach so, Opa. Ja. Ja, tschüss. Spricht auf ihn halt. Ja, ja. Vier Jahre ist ja alt, das geht zu weit. Und dann sagst du, mit fünf gehst du zur Schule. Opa sagt, nein. Obwohl, das tut da gar nicht so viel. Nee.